D. Ich habe eine Idee. Was für eine? Wir nehmen Skier und fahren in die Berge. Toll. Ich kenne einen Ort, wo man gut Ski laufen kann. Es ist nicht weit von hier. Weißt du, wie das Wetter wird?